Hey, sag mal, kennen wir uns? Du siehst zum Kotzen aus. Mein Spiegelbild zeigt da irgendeinen Kerl und der lacht mich aus. Was? Was hast du gesagt? Wie tief bin ich gesunken? Mal wieder Nacht ohne Schlaf, verbracht und fast Bier und Schnaps ertrunken. Oh Mann, ich fühl mich wie ausgekotzt und die Scheiße gezogen. Wie vom Alkohol vergewaltigt und von den Drogen belogen. Nach einer dieser Nächte wünsch mir mal, ich wäre tot. Doch zum Glück ein, zwei Tagen wieder alles im Lot. Oh Mann, ich fühl mich wie ausgekotzt und die Scheiße gezogen. Wie vom Alkohol vergewaltigt und von den Drogen belogen. Wünsch mir mal, ich wäre tot. Doch zum Glück nach ein, zwei Tagen wieder alles im Lot, yeah. Scheiße erzählt, so viel gelacht und mal wieder die Nacht.